gespannt, was da jetzt kommt. Ja, das mal 50 Pfennig. Wofür ist das denn? Ja, für den Musikbox ist ja ätzend hier. Wir trinken das schäumende Bier und scheißen den Müll auf die Theke. Schenke ein, schenke ein, schenke ein. Wir wollen immer besoffen sein. Wir trinken das schäumende Bier und scheißen den Müll auf die Theke. Schenke ein, schenke ein, schenke ein. Wir wollen Ich weiß.